Kennst du das? Silvester? Der Film existiert. Wo ist der Schlüssel? Das ist der Finster und ich bin gar nicht. Wir haben uns ja sehen können. Wir schauen. Das ist der Wettbewerb.